Ja, sagte der andere, ich. Dachtest du, ich wäre auch tot? Unsere Bekanntschaft endet nicht so leicht. Still, still, rief der Doktor. Still. Diese Begegnung ist so unerwartet. Ich verstehe, dass du die Fassung verloren hast. Im ersten Augenblick erkannte ich dich kaum, weißt du? Aber ich bin entzückt. Einfach entzückt über diesen Zufall. Zunächst muss es allerdings bei einem »Wie geht's und lebe wohl« verbleiben, denn mein Wagen wartet. Und ich darf den Zug nicht versäumen. Aber du, lass mich überlegen, ja, du wirst mir deine Adresse aufschreiben. Und du kannst bestimmt sehr bald auf eine Nachricht von mir rechnen. Wir müssen etwas für dich tun, Fettes. Ich fürchte, du befindest dich nicht in guten Verhältnissen. Aber um der schönen alten Zeiten willen, wie wir einst beim Essen sangen, muss dagegen etwas geschehen. Geld, schrie Fettes. Geld von dir? Das Geld, das ich von dir bekam, liegt noch immer dort, wo ich's im Regen hinschmiss. Dr. McFarlane hatte in einem etwas verlegenen und vertraulichen Tone gesprochen, aber die ungewöhnliche Energie dieser Zurückweisung stürzte ihn wieder in Verwirrung. Ein furchtbarer, böser Ausdruck kam und ging über sein fast ehrwürdiges Gesicht. »Mein lieber Junge«, sagte er, »halte das ganz, wie du magst. Ich hatte nicht die leiseste Absicht, dich zu beleidigen und dränge mich niemandem auf. Ich werde dir meine Adresse geben, jedoch...« »Ich will nicht. Nein. Ich wünsche nicht, das Dach zu kennen, das dich schützt«, unterbrach ihn der andere. »Ich hörte deinen Namen. Ich fürchtete, du könntest es sein. Ich wollte wissen, ob's trotz allem einen Gott gäbe. Jetzt weiß ich, es gibt keinen. Scher dich fort.« Er stand noch immer mitten auf dem Teppich zwischen Treppe und Haustor. Der große Londoner Arzt wäre gezwungen gewesen, zur Seite zu treten, um vorbeizukommen. Es war klar, dass er bei dem Gedanken an diese Demütigung zögerte. Kreideweiß, wie er dastand, kam ein gefährliches Funkeln in seine Augen. Aber während er noch unentschieden zögerte, bemerkte er, dass der Kutscher auf seinem Wagen von der Straße aus diese etwas ungewöhnliche Szene beobachtete. Und gleichzeitig fing er auch die Blicke unserer kleinen, in der Ecke der Schenke zusammengedrängten Gesellschaft auf. Die Gegenwart so zahlreicher Zeugen bestimmte ihn zu sofortiger Flucht. Er kauerte sich zusammen, schmiegte sich eng an die Täfelung und machte einen Sprung wie eine Schlange, um den Ausgang zu gewinnen.